Die Online-Fotografie begünstigt aus seiner Sicht die Entstehung eines neoliberalen Individuums. Transparent, durchlässig und ökonomisiert bis zur permanenten Verfügbarkeit. All unsere Bilder, die wir den Plattformen im Tausch für Sichtbarkeit schenken, werden Teil eines Wettbewerbs. Unsere Inhalte, die für die Plattformen wiederum einen ökonomischen Wert haben, treiben uns gegenseitig an, uns verfügbar zu machen und unsere Inhalte so weit wie möglich zu verbreiten. Mit dem Begriff des Dispositivs definierte der französische Philosoph Michel Foucault derartige Kräfte unserer sozialen Interaktion als ein Ensemble aus medialen Ordnungen, Techniken, Praktiken oder auch Diskursen, in welchem Menschen und der buchstäbliche wie metaphorische Gesellschaftskörper auf spezifische Weise diszipliniert oder auch kontrolliert werden. Dadurch entstehen jeweils eigene Machtverhältnisse, die so subtil sind, dass Plattformen, Institutionen oder der Staat vom ökonomischen Nutzen einer Selbstausbeutung profitieren können, ohne eine gewalttätige Disziplinierung der Menschen ausüben zu müssen. Auch auf die fotografierten Körper der Nutzer im Spiegelkabinett sozialer Netzwerke wirken in diesem Sinne Kräfte, die nicht hierarchischer Natur sind und aus keinem repressiven Sanktionsmodell entstehen. Sie zeichnen sich durch eine fast einschüchternde Globalität aus, zugleich sind sie darauf ausgelegt, uns individuell emotional abhängig zu machen. Ganz im Sinne eines Addictive Design der Netzwerke, das sehr raffiniert daraufhin programmiert ist, uns möglichst lange, möglichst oft, möglichst interagierend auf den Plattformen zu halten. Diese Konstellation sei ein neoliberales digitales Panoptikum, das durch den Zugriff auf die täglichen Aktivitäten eines jeden aktiven Nutzers gekennzeichnet ist. Dadurch, dass Nutzer ihre Wirklichkeit mit Hilfe des Smartphones fotografisch dokumentieren und online verbreiten, machen sie diese Wirklichkeit algorithmisch auswertbar. Zudem werden die Bilder als Inhalt gewinnorientierter Plattformen zu einer Ressource, die den Zwängen der Marktlogik folgt. Das führt dazu, dass wir uns online nach narrativen Regeln anpassen und verändern lassen, um den Kräften, die hier auf uns wirken, standzuhalten. Hinzu kommt der Wunsch, wenn nicht sogar das notwendige Bestreben, nach erzählerischer Selbstermächtigung, damit nicht andere die Deutungshoheit für unser narratives Selbst übernehmen. Entweder man erzählt sich selbst als Geschichte eines Erfolgs oder Scheiterns oder andere Betrachter auto-vervollständigen diese Lücken. Der soziale wie mediale Druck ist so groß, dass man sagen könnte, erzählen oder erzählt werden, im Sinne von fressen oder gefressen werden. Im Grunde haben wir keine Wahl. Inzwischen führen viele, gerade jüngere Nutzerinnen, ein digitales Doppelleben mittels eines Zweitaccounts, auf Instagram auch Finster genannt, eine Kombination aus Fake und Instagram, im Kontrast zum realen Account Rinster. Interessant ist dabei eine Art Dreiteilung des Selbstbildes. Da ist erstens das Real Life, abgekürzt RL. Daneben steht zweitens das erzählte Selbst im offiziellen Avatar, der wiederum oft zwischen verschiedenen Plattformen mit ihren spezifischen narrativen Programmen aufgeteilt ist, beispielsweise auf Instagram mit seinem eher visuellen und kuratierten Profil im Sinne eines halbchronologischen Portfolios, auf Twitter textbasiert und chronologisch archivierend oder auf TikTok, das spontaner, flüchtiger im Sinne einer Sample-, Remix- und Karaoke-Kultur funktioniert.